Die verdient es nicht besser. Adieu. Adieu, Bruno. Und hier, nimm, hier hast du das Geld, aber mehr habe ich nicht. Nur sehen wir uns viele Jahre nicht. Ach, Bruno. Willst du das Kindchen noch mal ankicken? Nee, nee. Warum nicht? Nee, Jette. In diesem Leben nicht. Nee, nee, nee. Adieu, Jette. Warte mal, Jette. Hier ist noch ein Hufeisen. Das habe ich gefunden. Das bringt Glück. Ich brauche ihn nicht. Adieu, Jette. Lieber Jette. Lieber Just, ich bin doch kein Mörder. Ich bin doch kein Mörder. Nee, nee. Das wollte ich nicht.